So, ich glaube, wir können anfangen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Offene Sendung, offene Show. Ihr könnt hier anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0130 29 11, Faxnummer 0130 11 51 22. Thilo ist der Erste heute Nacht, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Thilo, ja. Was ist dein Thema? Ja, ich bin heute Abend in Flagrande erwischt worden von meiner Mutter mit meinem Freund. Beim Sex. Mhm. Du bist ganz betroffen, ich höre es schon. Ja. Wobei, man lacht ja jetzt, ne? Erstmal. Ja. Hast du deinen Fernseher nicht leise geschaltet, dein Radio? Ich vermute das. Ja. Schalt den Ton mal ganz weg. Ja, okay. Erzähl uns die Situation. Naja, wie gesagt, ich bin mit meiner Freundin seit 3 Wochen zusammen. Mhm. Eine frische Liebe? Ja, mehr oder weniger. Mhm. Und naja, meine Mutter, die soll ja heute eigentlich später nach Hause kommen. Mhm. Ja, und dann ist er eben um 8 Uhr schon heimgekommen, hat sie uns erwischt in Flagrande, wie gesagt. ihr lagt bei dir im Bett? Ja. Wie genau ging es denn in der Sekunde her und zu, als sie die Tür öffnete? Naja, mein Freund war gerade hinter mir beim Sex. Mhm. Ja, und dann war er war hinter dir? Ja, wir hatten halt gerade geschlechtlichen Verkehr. Geschlechtlichen Verkehr, ja. Wir können uns das dann vorstellen, ja. Ja. Und in der Minute, oder in der Sekunde, Minute ist gut, ging die Tür auf, oder hat sie denn nicht angeklopft bei dir? Nee, ist einfach reinkommen. Ist sie so? Macht sie das immer? Nee, eigentlich nicht. Und gerade aber heute hat sie es gemacht? Ja. So, und also heftiger geht's gar nicht mehr? Nee. Was hat sie gesagt? Nee, sie war total verblüfft, sie hat eigentlich gar nichts gesagt, mein Freund ist dann gleich fort. Aber sie ist nicht in Ohnmacht gefallen? Nee. Weiß sie denn überhaupt? Rausgerannt wieder, ich bin dann zu ihr, wie gesagt. Mutti, ist doch nicht so schlimm. Ich hab's nicht so gemeint, oder? Sie hat gleich dann rumgeschrien, wie ich dann raus bin, und hat gesagt, sie schmeißt mich raus und so. Aha. Also sie weiß nicht, dass du schwul bist? Nee, ich bin eigentlich bisexuell. Also ich hab bis vor 2 Monaten hatte ich eine Freundin. Mhm. Aber davon weiß sie auch nichts, dass du auch mit Männern gerne mal... Nee. Nichts. Also war das ein doppelter Schock für sie. Sie hat den Sex gesehen und dann noch mit einem Mann. Ja. Der Typ ist dein Freund, ist dann gleich abgehauen. Ja. Mhm. Und zwischen dir und der Mutter gab es Auseinandersetzung, Schreierei. Ja. Wie ging es dann weiter danach? Ja, sie wollte mich, wie gesagt, rausschmeißen und so. Und dann hat sie gesagt, ach, lass mir jetzt ganz einfach mal Ruhe. Wir reden morgen früh nochmal drüber. Mhm. Ja, und ich bin jetzt total fertig. Jetzt ist vorhin zum Glück mein Freund dann wieder gekommen. Wie, zu euch nach Hause? Zu mir, ja. Und deine Mutter ist auch zu Hause? Ja, aber die schläft schon längst. Aha. Na, er baut mich jetzt ein wenig auf, weil ich bin jetzt total down. Mhm. Wohnst du mit deiner Mutter alleine? Ja. In einer Wohnung? Mhm. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis bislang mit der Mutter? War sehr gut. Mhm. Meinst du nicht, dass man vielleicht jetzt, ich meine, das ist ja ein kluger Vorschlag von ihr, dass sie gesagt hat, ich schlafe erstmal drüber und morgen reden wir miteinander. Ja. Du bist 21 Jahre alt, ne? Das heißt, du bist ein erwachsener Mann und kannst tun und lassen, was du willst. Ja. Sie kann natürlich auf dem Standpunkt stehen, nicht in meiner Wohnung. Ganz genau. Das müsstest du akzeptieren und mit 21 Jahren wäre es eigentlich auch mal bald an der Zeit, dass du dich nach einer eigenen Wohnung umsiehst, nach einem eigenen Zimmer. Ja, wie gesagt, das hat bis jetzt halt immer geklappt. Ne? Ja, jetzt ist halt alles anders. Das ist alles anders und das ist eben die krasse Umstellung jetzt. Mhm. Ich würde mir an deiner Stelle, es ist jetzt schon alles anders, ne? Also es könnte natürlich sein, dass ihr euch jetzt berappelt gegenseitig und dass du mit deiner Mutter reden kannst und ihr vielleicht da eine Lösung findet. Ja, es kann aber schon, aber ich denke, das wird vorbei sein. Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist ja natürlich für sie jetzt erstmal ein Schock, aber ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Ich glaube sicherlich, wenn das Verhältnis bisher gut war, dass ihr eine Lösung finden werdet. Warum wohnst du eigentlich noch zu Hause? Ja, warum wohne ich noch zu Hause? Ist das schon bequem, ne? Schon, ja. Ja. Vielleicht ein guter Anlass, jetzt ein eigenes Leben anzufangen. Thilo, ist nicht so schlimm, aber im Ernst jetzt. Im Ernst. Ich kann verstehen, dass du jetzt ein bisschen abhängst und so. Aber ich finde das vielleicht sogar ganz gut. Das ist vielleicht ein ganz guter Einschnitt so in dein Leben. Ist dein Freund jetzt gerade bei dir im Zimmer? Ja, ist gerade da, ja. Magst du ihn mir mal eben geben? Ja, kann ich machen. Mhm. Tschüss, Thilo. Tschüss. Ja, hallo, Domian. Mit wem spreche ich? Wie heißt du? Rainer. Rainer. Ja. Was hast du denn empfunden, als dann die Mutter von Thilo reinkam? Ja, ich dachte, oh scheiße, jetzt ist alles rum, weil ich bin es von daheim jetzt doch nicht so gewohnt, dass die Eltern da einfach ins Zimmer reinplatzen, weil bei uns ist das dann doch irgendwie anders. Hast du dich nicht irre geschämt in dem Moment und war dir das nicht peinlich? Ein bisschen, ich meine, gut, von von daher jetzt, weil sie es von ihm nicht wusste, aber bei mir daheim, gut, ich meine, früher habe ich schon mit Mädchen so probiert, aber dann hat sich doch herauskristallisiert, dass ich doch eher mit Jungs besser klarkomme. Du hast zu der Mutter von Thilo gar nichts gesagt, ne? Nee, ich habe gar nichts gesagt, ich ist ja auch dann gleich wieder raus. Und also die hatte nur ein paar Sekunden gestanden, ne? Ja, und ich habe mich dann angezogen und bin dann erstmal heimgefahren, weil ich habe gedacht, erstmal aushalten hier. Kanntest du die Mutter eigentlich vorher auch schon? Hast du sie mal gesehen? Gesehen, ja, aber so mit ihr geredet, weniger halt Hallo und Tschüss. Und die hat mir gedacht, wir haben da einen Kumpel auf das Verhältnis. Planst du denn jetzt heute die ganze Nacht bei Thilo zu bleiben? Eigentlich weniger, nee. Da könnte es ja die nächste heikle Situation geben, wenn sie morgen früh vielleicht nochmal in das Zimmer von Thilo kommt und du liegst daneben ihm. Mit Sicherheit, das wäre dann doch nicht so gut, also. Ja, würde ich an eurer Stelle auch nicht machen. Quatsch jetzt noch ein bisschen miteinander und dann verzieh du dich mal. Ja. Und das muss der Thilo jetzt alleine hinbiegen, wie er das mit seiner Mutter da geregelt bekommt. Genau, also ich meine, ich baue uns da noch ein wenig auf und ich denke mal so 3-4 Stunden und dann früh morgen wäre ich dann. Genau, nicht zu spät, ne? Nicht zu spät. Ich wünsche euch beiden für eure Liebe alles Gute. Alles klar. Ne? Und die Sache wird schon hingebogen, da bin ich ganz sicher. Sicher. Ist heute ein bisschen unerfreulich, aber das wird schon werden. Gut. Alles Gute. Danke. Tschüss, Rainer. Tschüss, Ade. Nicole, 18 Jahre. Ja, hallo Domian. Nicole. Ja, also mein Thema ist, ich habe meine Mutter nach 13 Jahren kennengelernt. Nach 13 Jahren? Ja, genau. Ja, das kam halt so, dass ich mit 4 oder 5 Jahren ins Heim gebracht wurde, weil mein Vater, der war Alkoholiker. Und meine Mutter wurde von ihm misshandelt, beziehungsweise auch vergewaltigt. Ja, und und deine Mutter war nicht in der Lage damals, dich, also das Kind, zu erziehen? Also es waren 5 Kinder davon. Ach so. Ja, ach so. Genau. Und ja. Und die sind alle ins Heim gekommen, alle 5 Kinder? Nee, also meine andere Schwester und ich nur, weil wir wohl die Ältesten waren auch. Und ja. Verstehe ich nicht, warum gerade nur ihr beide und nicht die anderen? Ja. Mit den Ältesten hat man doch am wenigsten Arbeit, oder ich weiß, die Kriterien, warum, weißt du das, warum ihr damals ins Heim musstet? Ja, genau weiß ich das auch nicht. Also ich meine, ich weiß nur, dass mein drittjüngster Bruder, der ist auch ins Heim gekommen. Na gut, du weißt es nicht so ganz genau. Ja. Dann bist du im Heim aufgewachsen. Oder bist du zu Adoptiveltern gekommen? Ich bin zu Adoptiveltern gekommen. Ah ja, in welchem Alter damals? Ja, mit 5. Also. Mit 5 auch? Ja, ich war 8 Monate ungefähr im Heim. So, und 13 Jahre später hast du deine leibliche Mutter kennengelernt. Ja. Das liegt jetzt noch gar nicht so lange zurück dann. Nee, ich wohne jetzt ungefähr ein halbes Jahr bei ihr wieder. Ach, du wohnst sogar bei ihr? Ja. Wie kam das denn, dass ihr euch dann wieder getroffen habt? Ja, das war so, dass ich in einer WG war, weil meine Adoptivmutter auch Alkoholikerin war. Und mit meinem Adoptivvater hatte ich mich überhaupt nicht verstanden. Dann bin ich halt in eine WG gezogen. Und dann habe ich mich halt mit dem Jugendamt zusammengesetzt und habe gefragt, wie ich das machen kann, dass ich meine leibliche Mutter wiedersehe. Also die Initiative ging da von dir aus, ne? Ja, genau. Irgendwann hast du die Adresse und Telefonnummer in Händen gehabt? Ja, und da in dem Zettel stand halt auch bei, dass meine Mutter mich zur selben Zeit gesucht hat. Ah ja. Und hast du dann als Erster angerufen? Ja, ich habe da angerufen. Und wie hat sie reagiert, als du gesagt hast, hier ist Nicole, deine Tochter? Ja, sie war nicht da, sondern mein Stiefvater sozusagen. Und er meinte ja, meine Mutter wäre in Xanten auf dem Campingplatz. Und ja, und dann ist er dann da hingefahren, hat sie dann vom Campingplatz aus nach Essen gefahren zu mir. Ich habe dann die Tür aufgemacht und sie sagt, das ist meine Nicole. Ach, das ist schön. Ja. Sie hat gesagt, das ist meine Nicole als Begrüßung. Genau. Super. Das ist aber schön. Ja. Und dann war das gleich von Anfang an, also gute Stimmung und ihr habt euch im wahrsten Sinne des Wortes in den Armen gelegen. Ja, so ungefähr. Also gleich gemocht auch. Du hast gar nicht das Gefühl gehabt, das ist eine fremde Frau. Nee, habe ich nicht. Also ich habe immer... Eigentlich ist es ja, ne? Ja. Und ja, dann haben wir uns zusammengesetzt, dann haben wir uns so unterhalten, Bilder gezeigt und so. Ja, und dann haben wir dann erstmal eine Runde geheult. Das ist auch nötig dann, das tut auch gut. Mensch, und dann nach so kurzer Zeit hat es sich dann ergeben, dass du jetzt schon bei ihr wohnst? Ja, und zwar, das ist dann daher gekommen, wir sind dann, also ich bin dann immer mit Wochenenden zum Campingplatz gekommen. Mhm. Und dann immer, wenn ich vom Campingplatz wieder zurück sollte, dann habe ich immer Heimweh nach ihr gehabt, so ungefähr. Mhm. Wann war denn eigentlich dieses Treffen, wo ihr euch dann, wo sie gesagt hat, das ist meine Nicole? Wie lange ist das her? Das war am 16. Moment, am 16.7. Ja. 97. Mhm. Du hast immer so viel Heimweh zu ihr gehabt und da hast du gesagt, kann ich nicht zu dir ziehen, Mutti? Ja, genau. Sagst du Mutti zu ihr? Mama. Mama, ja. Mhm. Ja. Genau. So, und wie lange wohnst du jetzt schon bei ihr? Ja, ungefähr ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr dann schon. Mhm. Mhm. Und wie ist das so? Ja, wie soll es sein? Wie eine richtige Beziehung halt. Also es hat dann auch nicht, also die anfängliche Euphorie kann ich mir vorstellen, aber es hat angehalten, dass ihr euch gut versteht und abgesehen von irgendwelchen Alltagsproblemen, Kleinigkeiten, läuft alles wie geschmiert. Ja, genau. Ist eine tolle Wendung dann in deinem Leben, ne? Ja, und bei meiner Schwester auch. Also die ist dann auch bei euch? Also nicht bei uns, die ist noch bei Adoptiveltern, aber die hat also meine Mutter dann auch kennengelernt. Ja. Also, alles im grünen Bereich, ne? Ja, genau. Bist du froh und glücklich? Ja. Das glaube ich. Das glaube ich. Nicole, ja. Weißt du, was ich euch wünsche? Dass ihr seid jetzt spät eine Familie geworden. Ja. Kommst du mit deinem jetzigen Stiefvater auch zu Rande? Ja, super. Auch. Ihr seid jetzt relativ spät eine Familie geworden. Mhm. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr eine richtig glückliche Familie lange sein werdet. Bis immer. Immer halt. Alles Gute. Mhm. Domian, ja. Ich wollte dir noch sagen, deine Sendung ist echt super. Mensch, ich danke dir herzlich. Ja. Tschüss, Nicole. Ja. Jetzt ist Helge dran. Helge ist 25. Hallo, Domian. Hallo. Hallo. Ja, wir haben schon mal miteinander gesprochen vor circa 3-4 Monaten. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnern kannst. Da war mein Thema, ich hasse meine hohe Stimme. Ja, ich erinnere mich. Hallo. Ja. Mein Thema ist jetzt folgendermaßen, wenn alle Frauen so scheiße sind, sollte man sich überlegen, schwul zu werden. Wenn alle Frauen so scheiße sind, genau. Ich wiederhole das mal, wenn alle Frauen so scheiße sind, sollte man sich überlegen, schwul zu werden. Genau. Spinnst du? Nein, pass auf, ich meine, im Endeffekt habe ich da keine Ambitionen hinter, normalerweise, ganz sicher nicht. Aber ich habe wirklich in letzter Zeit so scheiße Erfahrungen gemacht. Mit Frauen? Allgemein, ja, kann man so sagen. Warum? Inwiefern? Pass auf, ich meine, ich habe dir mit den Sprüchen damals erzählt, was da so passiert ist. Ne? Wegen deiner Stimme? Genau. Ja, wobei ich ja nach wie vor gar nicht das so schlimm finde mit der Stimme. Naja, ich finde es doch... Also sie könnte ein bisschen tiefer sein, aber es geht auch so. Eine ganze Ecke tiefer. Naja. Pass auf, ich habe da vor circa 3 Wochen auch so ein Erlebnis gehabt, auch schon wieder in diese Richtung. Und da kam ich allgemein auch auf diesen Spruch, den ich dir halt sagte. Mhm. Das ist halt auch ich halt wieder in der Kneipe war, ging durch zur Toilette. Rennt mit dem Mädel an, sagt er, Entschuldigung, tut mir leid, so wie es meine Art ist, kommt nach einer Zeit zurück und dann kommt von ihr so ganz krass und trockener Spruch, ja, du solltest dir eine tiefere Stimme zulegen, es kann sein, dass du einen Schwulen hinten in dir drin hast. Ne? Mhm. Und auch heute, auch ein tolles Erlebnis, kam ich wieder aus der gleichen Kneipe raus, ging in ein Stückchen, kurz vor der Bushaltestelle, denn fiel mir mein Fahrzeug runter. Mhm. Und da liefen auch gerade 2 Mädels einmal längs. Ich sagte, scheiße, bückte mich, gibt es ja Feuerzeug hoch. Mhm. Okay, und dann kam der tolle Spruch, halte ich fest. Da kam der Spruch, also mit deiner hohen Stimme wirst du bestimmt keine Frau finden. Echt, haben die einfach so gesagt? Ja, das war einfach so. Ja, ohne Scheiß, wirklich. Und deswegen... Schuss aus der Hüfte, ne? Ja, das magst du laut sagen. Und ich muss mal sagen, diese Sprüche kommen zu 99,9% von Frauen. Und ich, das bringt dann ja irgendwo schon mal zum Denken, oder? Und es passiert immer und immer und immer wieder. Komischerweise. Also ganz angehäuft. Es ist angehäuft. Und Männer sagen das nie zu dir. Könnte man ja auch sagen, dass vielleicht so manch ein Macho sagt, du Tunte oder sowas. Nö, das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Mhm. Es ist einmal bei einem Mann passiert, aber sonst wirklich zu 99,9% Frauen. Mhm. Und ich denke mal, vielleicht sollten die Frauen ganz einfach mal... toleranter gegenüber hohen Stimmen sein. Das will ich nicht sagen. Nach dem Motto, sie haben ja selbst hohe Stimmen, ne? Ja, genau. Aber die sollten vielleicht mal etwas überlegen, denke ich mal. Ja. Es kommt, wie gesagt, zu 99,9%. Wobei, man kann das natürlich nicht verallgemeinern. Ne? Das ist natürlich so ein Spruch von dir gerade, der auch, glaube ich, nicht so ganz ernst gemeint ist. Ne? Es ist also etwas Ironie mit drin, weil es ist unterschiedlich. Ich sage mal, es gibt Zeiten, denen, sage ich mal, es ist scheißegal. Mhm. Und dann wirklich jetzt wie heute, wo das denn halt passiert, also vorhin hatte ich noch recht gute Laune, da will ich gar nichts gegen sagen. Ich meine, du bist natürlich auch sensibel und empfänglich dann dafür, ne? Manch einer, ja, der wird das irgendwie so dann vielleicht wegwischen, aber wenn man da selbst schon einen Minderwertigkeitskomplex wegen hat, mhm, hast du ja, ne? Irgendwie stört sich ja. Ja, dann geht das immer so voll in die Wunde rein, ne? Schätzen, also ich habe vor circa 3 Monaten mit dir geredet. Schätz mal, was würdest du schätzen, wie oft das in dieser Zeit passiert ist? Von Richtung Frauen. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich, 7 Mal. Ja, dann lass uns doch über die, lass uns doch die These noch ein bisschen vertiefen, die du anfänglich gesagt hast. Dann werd doch einfach schwul. Nein, ich habe wirklich keine Ambitionen gerichtet. Himmelswillen, nein, ich habe nichts gegen Schwule oder so. Ja. Ich möchte bei den Frauen bleiben. Himmelswillen, ganz sicher. Das ist auch eine gute Entscheidung. Ja, das sehe ich im Endeffekt auch so. Und ich bin sicher, ich bin ganz sicher, dass irgendwann schon oder sehr bald auch eine tolle Frau dir über den Weg läuft, die nicht sagt, du hast eine hohe Stimme. Warten wir mal auf, was die Zukunft bringt. Denk mal, ein paar Jährchen habe ich ja noch nicht. Ja, also mit 25. Warten wir. Vielleicht sollten wir nochmal so kurz vor der Sommerpause miteinander telefonieren. Nein, wir machen es so. Also wenn du vorher eine Frau getroffen hast, wo es richtig reibungslos läuft, meldest du dich nochmal. Kann ich machen. Ja, kein Problem. Also Himmelswillen. Nochmal gesagt, ich finde es wirklich nicht so drastisch. Wie gesagt, also es passiert mir jedes Mal wieder. Ja. Und mir fiel irgendwie der Spruch dann halt ein. Was sagst du denn dann zu den Frauen? Ist unterschiedlich. Also, ich würde sagen, dummes Ding, sei still, geh weiter. Oder sowas. Nein, im Endeffekt kommen so Sprüche, ich werde mir überlegen, was du sagst oder sowas. So je nachdem, situationsmäßig. Also eigentlich wollte ich ja vorhin den Spruch loslassen, du hast so viel Gehirn, wie eine Flasche voll ist. Ja. Vor Trapattoni, hast du es auch gesehen? Da kam mir der Spruch, meine Mannschaft spielt so gut wie Flasche. Ich habe da keinem was verstanden, er hat ja nur rumgeschrien. Ja, genau. Also, es gab irgendwo einen Fandsender, der hat das wiederholt mit Untertiteln. Das war nicht dann schon ziemlich krass, ja. Pfiffig. Helge, alles Gute. Pass auf, Domian, darf ich nochmal schnell grüßen? Nein. Heute wird nicht gegrüßt. Warum heute, nicht? Ich sage es einfach mal, ich bestimme es. Okay. Ich versuch's mal, mach was, ne? Okay, tschüss. Ciao. Helge. Susanne, 22. Hallo. Susanne. Ja, hier ist die Susanne. Bist du's? Ja. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, wir sind 3 Freundinnen und wir wollten mal lesbische Spiele ausprobieren. Einfach mal so? Einfach mal so. Warum auch nicht? Ja, aber wir kommen irgendwie nicht so drauf. Ihr seid, erzähl mir ein bisschen von euch. Ihr seid 3 Freundinnen. Wie, ja. Wie alt seid ihr? Also ich bin 22, ja. Die Anja ist 30, mhm, und die Sibylle ist 35. Also alle ein bisschen älter als du. Ja, ein bisschen älter. Anja und Sibylle. Ja. Und wie lange seid ihr schon zusammen? Susanne. Und Susanne, natürlich. Ja, ja, klar. Ja. Und wie lange seid ihr schon zusammen? Ach, wir kennen befreundet? Uns schon länger, also bestimmt schon 5 Jahre. 5 Jahre. Und wie ist denn dieses Thema jetzt aufgekommen, dass ihr mal aufs andere Ufer rudern wollt? Ja, unsere Männer sind auch alle miteinander befreundet. Und die treiben auch homosexuelle Spiele miteinander? Nee, um Gottes Willen. Nein, die wissen das gar nicht. Um Gottes Willen. Wir, da hatten wir so einen Film gesehen und da hatten Frauen so ein bisschen rumgemacht und, mhm, und da kam eine und sagte so, das würde ich auch mal gerne ausprobieren, mhm, und die andere, ja, ich auch, nee, und ich war auch nicht so abgeneigt, aber wir wissen einfach nicht, wie anfangen soll. Wir haben sogar Wäsche gekauft, alles. Was, ihr habt euch Wäsche gekauft? Ja, Reizwäsche, das war echt ein tolles Erlebnis. Na, ihr habt euch für eine Session, für eine lesbische Session Reizwäsche gekauft? Ja, genau, sind wir in die Zuladen. Das ist ja süß. Ja, dabei. Aber ihr wisst nicht, wie man das macht. Nee, genau. Wir haben also man zieht sich erstmal nackt aus. Ja, wir sitzen ja auch mit Reizwäsche. Und wie, die sitzen jetzt mit Reizwäsche da? Ja, wir sitzen alle 3 hier mit Reizwäsche. Ist das wirklich wahr? Ja. Ja. Herr, gebe mir eine Kamera, damit ich das sehen kann. Ja. So, und jetzt sitzt ihr 3 Tüfteltäubchen da und traut euch nicht weiterzumachen. Nee. Soll ich euch jetzt hier Anweisungen geben, wie man das macht? Ja, genau, oder wie? Genau, so ungefähr. Und da hat man ihre Sendung gesehen, sagt, da rufen wir jetzt mal an, der gibt immer so nette Tipps. Wer ist denn von euch die Hauptantreiberin diesbezüglich? Also ich, die du. Susanne. Die du, Susanne. Die Susanne ist die Hauptantreiberin. Und was, Also ich stehe so auf die Anja. Und was habt ihr bisher gemacht heute Abend? Es ist ja nun schon spät. Es ist ja, wir haben gut getrunken, also viel Sekt haben wir schon getrunken. Und ein bisschen geküsst haben wir auch. Ach, das habt ihr schon. Ja, aber noch nicht so richtig. So, mal küsst ihn hier und da. Was ist, was ist denn das für Reizwäsche? Beschreib mir mal eure Reizwäsche. Deine zum Beispiel. Also meine, ich habe ganz in rosa an. Ja. Ich habe so rosa Strumpfhose, ja. Strapshalter. Ja. Und dann BH. Aha. Und also richtig Die Anja ist ganz in schwarz. Aber einen Slip hast du auch an. Ja, die haben wir alle noch. Die habt ihr noch. Ja. Also die Anja ist ganz in schwarz. Die Anja ist ganz in schwarz. Und Sibylle? Ganz in weiß. Ganz in weiß. Ganz in weiß. Keck sieht das ja aus dann, ne? Ja, das sieht niedlich aus. Also lustig. Die also, sind auch ein bisschen korpulent, aber ja, nur ein bisschen. Macht ja nichts. Ne? Das sind ja die wirklich erotischen Frauen, ah, ne? Die sind ein bisschen ja, das, das stimmt. Was machen denn eure Männer heute Nacht? Ah, unsere Männer, das ist ja so ein Ding, ne? Also wir haben die Kinder untergebracht, die ja, Anja und die Sibylle. Ja. Und ja, die sind Männer sind dann so alleine auf Dusch gegangen und wir auch. Ne? Mhm. Wir haben gesagt, wir machen so eine Art, weil die fahren schon mal nach den klingenden Rheinländern. Haben wir gesagt, wir machen das auch. Und bei wem seid ihr jetzt? Bei wem also wir haben von der Susanne eine Freundin, die hat uns ihre Wohnung zur Verfügung. Also ihr seid richtig auf neutralem Boden. Ja, anderen, ne? Voll auf neutralem. Und ihr habt auch quasi heute Nacht sturmfreie Zeit. Genau, ne? Wir können unsere lüsternen Spiele hier rumtreiben. Also Susanne, jetzt seid ihr so weit schon gegangen. Ihr habt euch Reizwäsche gekauft. Ja. Ihr habt sie sogar angezogen. Ihr sitzt ja, das ist ja ein prachtvolles Bild wahrscheinlich, ja, ihr sitzt jetzt da und habt euch sogar ein bisschen Mut angetrunken mit dem Sekt. Also scharf sind für alle. Ja, also jetzt muss es doch zur Sache gehen. Ich würde ja, vorschlagen, jetzt werden mal die Slips ausgezogen. Ja. Du ziehst zuerst aus. Ja, die Anja zieht jetzt aus. Ja, bitte, ich bitte darum. Ich kann euch natürlich jetzt hier keine konkreten Anweisungen geben, dann habe ich zum letzten Mal diese Sendung moderiert. Ne? Ich kann nur so die Richtung an... Aber ich würde das wohl immer wieder hören, wenn sie Tipps geben. Das ist mir völlig klar, dass ihr das jetzt genau wissen wollt, wie man das macht. Aber ihr seid ja erfahrene Frauen, ne? Ja, so. Und ihr wisst, wie man Männer verwöhnt. Aber nur mit Männern? Ja. Wir haben sogar Kondome hier. Aber naja, aber ihr wisst ja, was euch selbst an euren eigenen Körpern Spaß macht. Ja, klar. Ne? Wende dieses Wissen einfach mal jetzt bei Anja oder bei Sibylle an. Ja, ne? Aber und ich traue mich das irgendwie. Doch, jetzt traut ihr euch. Also wenn wir jetzt aufgelegt, also wenn wir das Gespräch beendet haben, ja, eigentlich müsstet ihr, das so verlange ich immer von den Leuten, dass ihr die Sendung zu Ende schaut. Ja, ja. Aber diesmal gibt es eine Ausnahme. Ihr könnt den Fernseher im Hintergrund laufen lassen. Und ihr fangt dann ein bisschen an, zärtlich miteinander zu werden und die Slips sind ja dann ausgezogen und so weiter. Ja, das machen wir. Ja, und dann wünsche ich euch eine super scharfe Nacht. Ja gut, danke schön. Ne? Und schöne Grüße an Anja und Sibylle. Gut, tschüss. So sind die Mädels, tschüss. Mann, Mann, Mann, Mann. Ob das in Amerika auch so geht? Ich habe jetzt jemanden, der ruft uns an aus Seattle. Das stimmt, ne? Ja, hallo Domian. Daniel, also würdest du nebenan sitzen? So klar klingt das. Ja, das kommt mir auch so vor. Ja, was machst du in Seattle? Ja, ich arbeite bei so einer ganz großen Softwarefirma, die jeder kennt. Aha. Die wir jetzt mal nicht nennen würden. Nee. Und dann machen wir deutsche Produkte hier. Also ein paar Forschungsarbeiten und ja, und da haben wir halt einen ziemlich guten Internetanschluss und dann kann man halt auch deutsches Radio hören. Das ist absolut spektakulär, ne? Dass man uns übers Internet in der ganzen Welt empfangen kann. Ja, das finde ich auch ziemlich lustig. Mhm. Besonders lustig sind die Verkehrsnachrichten. Dann hörst du oft 1Live oder hört ihr das oft? Ja, wir hören das oft und ich muss auch sagen, der Server von 1Live ist auch der beste Server. Ja. Also, wir hören auch manchmal andere Sender, aber der ist wirklich der beste. Kannst du mich denn auch sehen? Wir sind ja auch per Bild eingespeist ins Internet. Nee, das geht noch. Das geht noch nicht. Das geht noch nicht. Mhm. Geht noch nicht. Also, bitte? Woher kommst du denn? Kommst du hier aus Nordrhein-Westfalen? Kennst du 1Live auch? Ich bin eigentlich Münchner. Du bist Münchner? Ich bin Münchner, aber habe auch ein bisschen Sprachwissenschaften studiert und deswegen hört man vielleicht auch den bayerischen Akzent. Ein klein wenig, ja. Nee. Wie lange bist du schon in Seattle? Ich bin hier angekommen im Herbst letzten Jahres. Aha. Und wie fühlst du dich da? Ach, es ist ganz in Ordnung. Seattle ist eine sehr schöne Stadt. Mhm. Und Amerika hat Vorzüge, aber auch viele Nachteile. Welche Nachteile für dich? Ja, ich meine, die Leute sind ganz anders. Du kannst generell ja keinem mehr trauen hier. Die erzählen dir erstmal die tollste Geschichte, wie toll du doch bist und dass sie sich wahnsinnig freundlich getroffen zu haben. Mhm. Aber wenn du dann wirklich was von den Leuten willst, dann sind die eiskalt. Mhm. Die vertrauen dir nichts an. Mhm. Ja, bei mir geht's aber ganz gut hier. Kann mich wirklich nicht beklagen. Wie kam das denn... Ja, mir fällt das gerade ein, mir hat ein Amerikaner mal gesagt, dass ihn das auch unglaublich nervt, dass die Landsleute immer fragen, wie geht's dir? Und man erwartet immer, man sagt great oder fantastisch, und dass die eigentlich gar nicht daran interessiert sind, wie es einem geht. Und wenn man dann sagen würde, mir geht's heute nicht gut, sind die völlig entsetzt. ne, immer so diese freundliche Fassade aufrechtzuerhalten aus, nach außen. Das ist ja so ähnlich, was du auch gerade gesagt hast, die Richtung. Ja, das ist auch richtig. Am Anfang, die Amerikaner sind immer unheimlich freundlich. Da meint man ja, boah, das ist aber auch ein wahnsinnig netter Kerl und so. Aber mit der Zeit macht es halt jeder. Und ich glaube, das ist nur so ein Anhängsel an Grüß Gott oder Hallo. Und das meinen die auch gar nicht so. Die sind auch im Grunde gar nicht interessiert. Was ich aber sagen muss, also die sind in den Geschäften sind sie zum Beispiel viel freundlicher, die Verkäufer, als in Deutschland. Der Service ist viel, viel besser. Das ist auf jeden Fall so. Hattest du ein bestimmtes Thema oder ist das Thema, dass du in Seattle bist? Deswegen das Thema war eigentlich, ich hatte die letzten Wochen mal so ein bisschen zugehört, da haben immer wieder Leute über die Todesstrafe gesprochen. Ja. Und ich weiß, du wirst dich ja sicherlich besser erinnern können. Natürlich, ja. Und ich finde das wahnsinnig erschreckend, wie Leute in Deutschland immer noch für die Todesstrafe sein können. Also ich finde das also unglaublich. Hier bekommt man das so mit, die Todesstrafe ist wie so ein Event. Also da wird die Hinrichtung, wird alles gezeigt, das Leben wird gezeigt von dem Delinquenten. Am liebsten würden sie die Hinrichtung live im Fernsehen übertragen, ne? Ja, also da sind sie dann wieder mal nicht so. Aber wenn die das könnten, würden das sicherlich einige machen. Also das ist erschreckend. Und dann 24 Stunden nochmal ein herzzerreißendes Interview und nochmal ein paar Moderatoren können sich da mit einem gekonnten Mitleidsblick ein bisschen profilieren. Also es ist total erschreckend, dass da so ein Geschäft mitmacht. Und dann, also ich bin, hier wurde ja eine Amerikanerin hingerichtet vor eineinhalb Monaten, wenn sie wahrscheinlich mitbekommen Natürlich, Und das war total erschreckend. Also ich, absoluter Pazifist und ich, auch wenn jemand einen umgebracht hat. Daniel, ich habe heute etwas ganz Seltsames gelesen in einer deutschen Zeitung. Ja. Es gab in Amerika dieses schreckliche Unglück, dass ein 13-Jähriger quasi da amok gelaufen ist und, und mehrere Klassenkameraden umgebracht und erschossen hat. Ja. Dieser Zeitungsmeldung zufolge liegt es nahe oder plant man oder ist es irgendwie schon eine klare Sache, dass dieses Kind hingerichtet werden soll in Amerika? Weißt du da was Näheres drüber? Also, soweit ich hier informiert bin, wurden hier Stimmen wach, das zu tun. Aber ich schätze nicht, dass das gemacht wird, weil die auch nicht strafmündig sind. Das steht hier auch in der Times zum Beispiel. Aber ich meine, im Grunde ist es ja egal, ob das jetzt eine Mann, Frau oder Kind ist. Es geht für mich eigentlich mehr um Menschenleben. Also der Hintergrund, weswegen dieses Thema im Moment, das weißt du, ne, in Deutschland wieder so en vogue ist, gerade das Thema Todesstrafe. Wegen den Kindermorden, ja. Ja, es ist wirklich furchtbar. Es ist so erschütternd, was im Moment passiert, wieder passiert ist. Und da kann man das natürlich emotional schon auch verstehen, dass die Leute so reagieren und so denken. Ja, das mag man emotional im einzelnen Fall vielleicht mal verstehen können, aber ich meine, man muss das doch global sehen. Wenn jemand einen umbringt, das ist eine furchtbare Todsünde, aber das gibt noch lange niemanden das Recht, einen anderen dafür umzubringen. Ich weiß nicht, hast du schon ein Kind? Nein. Nein. Stell dir vor, du hast ein Kind und stell dir vor, ein solches Verbrechen wird an deinem Kind begangen. Würdest du dann auch so cool reden, wie du jetzt redest? Ich weiß es nicht. Ich wäre sicherlich, ich hätte auch diese Gedanken, muss ich sagen. Aber ich würde mir auf der anderen Seite auch denken, indem dieser Mensch getötet wird, würde mein Kind auch nicht mehr erleben. Und es bringt ja auch überhaupt nichts, diese Todesstrafe. Es also ist für so ein Rachegefühl. Ist das? Ich denke, als ja, aber es ist Rache, ich argumentiere jetzt mal dagegen, ist Rache nicht auch ein berechtigter Aspekt, den man damit einbringen muss? Ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir, also 30 Jahre im Gefängnis oder hier in den USA ist ja wirklich lebenslänglich. Das ist auch schon ganz schön schlimm. Ja. Daniel, wie lange wirst du noch in Amerika, in Seattle sein? Auch dieses Jahr erstmal noch und dann muss ich mal weiter gucken. Das ist ja karrieremäßig schon eine tolle Sache, ne? Da arbeiten zu können. Wie kam es eigentlich dazu? Ja, ich hab für die Universität gearbeitet und da hatte ich halt ein paar Projekte gemacht, also auf Computerbasis und hatte auch schon mit der Firma ein paar Kontakte und dann kam eines Tages mal diese berühmte E-Mail, ob ich nicht mal mit denen quatschen wollte. Toll, dann, toll. Ja, und dann, ich habe ja auch Gott sei Dank einen deutschen Vertrag. Also und fließt denn da richtig, machst du da richtig Kohle jetzt, die Zeit, während du da bist? Ja klar, ich meine, mir geht's klasse. Wir kennen uns ja nicht, das ist ja völlig anonym. Wie viel verdienst du da im Monat? Ja, ich verdiene so 4.000 Dollar. 4.000 Dollar, ja. Ja, aber ich krieg die Wohnung bezahlt, ja. Also die ist eingerichtet und fürs Auto nochmal 500 Dollar. Diese 4.000 Dollar, sind das so ein, ist das ein Nettobetrag oder machst du da noch Abzüge? Also das hast du Cash auf die Hand, 4.000 Dollar im Jahr. Cash auf die Kralle. Nicht schlecht, Miete schon bezahlt. Ja, aber es ist unheimlich prügelhart, also nicht hier mit 40-Stunden-Woche oder 38-Stunden-Woche. Da sind dann 60 Stunden sind schon drin. Aber du wirst auch eine ganze Menge lernen und sicher gute Erfahrungen dann mit nach Deutschland bringen. Ja, wenn bin ich ganz sicher, ja. Ja. Schön, dass du angerufen hast. Ja, ich freue mich, mit dir zu sprechen, ja. Tolle Grüße, gute Grüße nach Seattle. Vielen Dank, Domian. Und bis irgendwann mal. Ja, gute Nacht. Tschüss, gute Nacht. Ciao. Tschüss. 1:30 und 5 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. Und 4 Sekunden. Hier ist 1 Live, hier ist das WDR Fernsehen, hier ist Domian. Das hier ist eine Telefon-Talkshow. Und wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, einfach so, über alle Themen, die euch interessieren, über die ihr gerne mal reden wollt, was Ernstes, was Witziges, was Lustiges, was Merkwürdiges, was Kurioses, dann könnt ihr anrufen. Meine Telefonnummer 0130 2911. Und wenn vielleicht der ein oder andere jetzt aus, vielleicht aus Florida oder aus Südafrika oder aus Russland uns anrufen will, dann sollte er sich melden. Das geht leider nicht über die Telefonnummer, das geht über die E-Mail-Adresse. Und die sage ich euch jetzt nochmal. Das ist 1live, und 1live solltet ihr zusammenschreiben, 1live@wdr.de. Über E-Mail könnt ihr uns aus der ganzen Welt erreichen. Weiter geht's mit Joanna. Stimmt das? Ja, richtig. Richtig ausgesprochen. Hallo Domian, grüß dich. 26 Jahre alt. Richtig. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, und zwar hattet ihr vor 2 Tagen das Thema gehabt, Geld verdienen mit Sex. Genau, das Geschäft mit dem Sex. Genau, und zwar sind wir da auf eine ganz spontane Idee gekommen. Ein Bekannter von mir, das ist vorher ein Bordell gewesen mit Frauen, und das war jetzt die letzten 2 Jahre geschlossen. Und der wollte das wieder aufgreifen und sich wieder in dem Metier niederlassen. Da habe ich ihm gesagt, pass auf, das ist also kein Markt mit Zukunft, lass uns das Ganze für Schwule machen. Mhm. Weil halt hier in Dortmund und Umgebung ist außer einem Privathaushalt nichts in der Richtung. Mhm. Ja, und so haben wir das Ganze jetzt halt gestartet. Und wir setzen jetzt demnächst die Annoncen rein und mal sehen, wie das Ganze anläuft. Also gestartet heißt, ihr seid noch nicht, die Praxis funktioniert noch nicht, also ist noch nicht angelaufen. Also es ist jetzt, die Räumlichkeiten, alles ist vorhanden, vom Wasserbett bis whatever you want, sage ich jetzt mal. Aber es gab noch keine Kunden. Die Kunden haben wir noch nicht, weil die Annoncen, die setzen wir jetzt erst rein. Also jetzt die Zeitschriften, die ich kenne, sind jetzt nur Ich und Du, Queer und Downtown und so die üblichen. Also es ist ein schwuler Puff, ne? Genau. So kann man das sagen. Ich habe mir einfach gedacht, so Frauenbordelle gibt es sozusagen an jeder Ecke. Mhm. Und für Schwule wird halt in der Richtung viel zu wenig getan. Gibt's aber auch, ne? Der Bedarf ja auch. Ja klar, aber gibt's auch, ne? Meiner Information nach. Aber in Dortmund nicht. In Dortmund nicht, nein, das mag sein, ja. Ich glaube, in Köln gibt es sowas, bin ich ganz sicher. In Köln, ja, in Köln gibt es sogar mehrere. Mhm. Meinst du denn, dass du dich so als Frau so richtig in diese Gay-Welt eindenken kannst und all die ganzen Bedürfnisse vielleicht auch kennst, denen man da irgendwie nahe kommen muss? Also alleine schon dadurch, dass ich seit meinem 16. Lebensjahr ständig in Kontakt mit Schwulen war, mein bester ich sag mal, einer meiner besten Freunde auch schwul ist. Und von daher bin ich auch fast tagtäglich mit Schwulen zusammen. Und ich kenne selber auch eine Prostituierte über einen längeren Zeitraum. Mhm. Aber in eurem Team, das was jetzt organisiert, das ist kein Schwuler. In welchem? Ach, du meinst jetzt mit dem Partner, mit genau, dem das Modell eröffnen? Nein, der ist nicht schwul. Der ist nicht schwul. Ja, und dem musste ich, das hat auch erst eine ganze Zeit gedauert, bis ich den dazu überreden konnte. Und der wird sich da auch mehr im Rückhalt, denke ich mal, halten zu Anfang. Wie viele Zimmer habt ihr? Insgesamt 7. 7 Ruheräume. Und ihr habt auch schon, davon gehe ich dann aus, 7 Jungs oder mehrere engagiert, die dann bisher immer? Bisher haben wir jetzt nur 4. 4. Und die werden dann auch so richtig fulltime-mäßig da arbeiten? Ja, richtig. Also wir werden das Ganze zu Anfang erst nur am späten Nachmittag, so von 17 Uhr bis 24 Uhr, am Wochenende bis 1, 2 Uhr und je nachdem, wie sich das Ganze, wie das halt Anklang findet, dementsprechend. Hast du die Callboys, ne? Oder wie Callboys. Ja. Hast du die Callboys dann persönlich ausgesucht und die bei euch angestellt werden sollen oder wie lief das? Ja, also das ging also erst über diese Prostituierte, die ich schon länger kenne. Und über ihn habe ich die drei anderen halt kennengelernt. Und wir warten jetzt auch erstmal die Annonce ab. Ich denke, dass wir da auch noch Zulauf finden. Ach, die Annonce, das heißt, ihr sucht da noch Callboys. Genau. Das ist noch keine Annonce für Kunden. Genau. Mhm. Wie läuft denn so ein Bewerbungsgespräch ab, wenn man als Callboy in einem schwulen Puff arbeitet? Was fragt man als Chefin denjenigen? Ja, also ich sag mal, was heißt, wie läuft so ein Bewerbungsgespräch ab? Ich meine, was jetzt vordergründig ist, ist natürlich das äußere Erscheinungsbild. Müssen die Jungs sich nackt ausziehen? Nein, also wie man sagt, ja, nein, also das ist absoluter Schwachsinn, denn auch die Technik kommt es ja an. Und ja gut, aber er muss ja was zu bieten haben, ne? Wenn er nur 5 cm hat, ist vielleicht auch nicht so. Ja, selbstverständlich, ich meine, dann, klar, braucht man gar nicht drüber reden. Also Sie mussten Ihr bestes Stück nicht dir zeigen? Nein. Nein. So viel Vertrauen hast du schon, dass das Ding da ist und funktioniert auch? Also, ich denke mal, jetzt habe ich den Faden sogar verloren. Ja, das ist mich völlig aus dem Konzept gebracht. Also es war ein relativ normales Gespräch. Er war angezogen und dann sind die engagiert worden. Ja, sicherlich. Und ich meine, die Wünsche der Kunden sind ja auch unterschiedlich. Letztendlich immer zum Geschlechtsverkehr. Genau. Du hast gerade schon gesagt, es gibt ein Zimmer mit einem Wasserbett. Gibt es sonst irgendwelche Besonderheiten noch in euren Räumen? Vielleicht einen SM-Raum oder so etwas? Ja, ein SM-Raum haben wir auch. Dann ein Zimmer mit Wasserbett und die anderen Zimmer sind normal ausgestattet. Dann haben wir Ruheräume. Mhm. Dann haben wir oben eine wunderschöne Bar und das Ganze ist auch im älteren Stil. Und mit Videoraum. Mit Videoraum. Mhm. Also richtig nett und schnuckelig alles. Ja, ne? Und richtig schön. Auch das Zimmer mit Wasserbett, das ist alles schön in Himmelblau und schön romantisch. Hast du schon Probe gelegen auf dem Wasserbett? Ja, selbstverständlich, aber natürlich. Ich hoffe nicht mit einem Callboy. Nein, Callboy nicht. Nein. Wie sieht das also denn ich so, bin hetero und von daher, bitte? Wie sieht das denn mit den Preisen aus? Ihr habt da wahrscheinlich klar kalkuliert, ne? Ja, also wir haben die normalen, das Übliche, also ab 200 Mark ist Minimum. Mhm. Und je nachdem, was für Bedürfnisse noch da sind, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Also Minimum heißt, das ist so die schnelle Nummer für 200 Mark. Genau. Wie lange dürfen dann die Jungs? Eine Stunde. Mhm. Und von den 200 Mark, wie viel bekommst du und wie viel bekommt der Callboy? Also da wir jetzt die Miete zu anfangen, weil das Ganze ja jetzt erstmal probeweise anläuft, also ich sag mal, aber darüber sollte man, ja, weil ich meine, ich kann es ja sagen, also 50-50 ist die Aufteilung jetzt zu Anfang. Ist ja korrekt. Ja, weil wir müssen ja dementsprechend auf unsere Kosten kommen mal sehen, wie das Ganze anläuft. Aber darunter wird auch nie was laufen, das auf gar keinen Fall. Also 50% ist für die Jungs immer drin. Ja, das finde ich auch in Ordnung. Wie wird das dann in der Zukunft so sein? Bist du dann so die, ich meine es jetzt wirklich nicht negativ, sondern sehr, sehr freundlich eigentlich auch, bist du dann so die Puffmutter, die unten sitzt? Ja, also man hat mir jetzt auch schon gesagt, so ungefähr Elizabeth Taylor. Die schwulen Mami. Nein, also ich werde natürlich zusehen. Zu Anfang werde ich natürlich immer anwesend sein. Nur, dass ich mich dann so langsam, aber sicher dann auch zurückziehe und einen Geschäftsführer da reinsetze. Ja. Und dabei habe ich jetzt an den ersten Prostituierten gedacht. Ja. Denn ich denke mir auch, dass die schwulen Männer, ich meine, es läuft ja alles sehr diskret ab. Mhm. Nur, dass die das dann doch nicht so gerne haben, wenn dann doch eine weibliche Person dort rumsteht. Vielleicht, ja, kann sein, ja. Mhm. Wie reagiert denn so? Hast du schon irgendwas oder habt ihr irgendetwas mitbekommen, wie so die schwule Szene in Dortmund auf dieses Vorhaben reagiert? Also ich habe es in der Diskothek, habe ich es schon kundgegeben, dass es demnächst starten wird und so die meisten waren erst völlig baff gewesen, so nach dem Motto, nein, das passt ja überhaupt nicht zu dir und nee, du veräppelst uns doch nur, das kann doch gar nicht sein. Also man hat es mir mehr oder weniger nicht zugetraut. Mhm. So. Aber positive Resonanz ja, letztendlich. Ja, sicherlich, ne? Selbstverständlich, denn vorher ist an der B1 ist ein Bordell eröffnet worden, das ist jetzt etwas länger her und die haben sich nicht länger als 3 Monate gehalten, aber da ist der Kunde wohl mehr oder weniger schon 400 bis 500 D-Mark los gewesen, er überhaupt im Zimmer gewesen ist. Also ihr seid eine Marktlücke, zweifellos, ne? Ja, richtig. Du bist eine geschäftstüchtige Frau, merke ich schon. Ja, was heißt geschäftstüchtig? Ich meine, es war ein spontaner Einfall gewesen, ich habe mir gedacht, okay. Ja, warum nicht? Ja, klar. Ich wünsche viel Erfolg und vielleicht sollten okay, wir... Okay, danke. Auf jeden Fall möchte ich mit dir nochmal reden, wenn die ganze Sache angelaufen ist. Okay, alles vielleicht klar, ich melde mich auf jeden Fall. Ja, oder vielleicht melden wir uns bei dir. Das interessiert mich schon, wie das dann okay. In der Realität dann aussieht. Okay, alles klar, Domian. Tschüss, alles Gute. Ja, danke, Joanna, dir ciao. Auch, ciao. Jetzt geht's weiter mit Marcel. Und Marcel ist 21. Ja, hallo Domian. Hallo Marcel. Ja, zunächst wollte ich erstmal sagen, dass ich deine Sendung echt super finde. Danke. Guck mir die gerne an, beziehungsweise hör sie mir meistens an. Ja. Ja, und mein Problem ist eigentlich mein Wagen, vielmehr ohne meinen Wagen. Dein Wagen? Mein Auto? Ja, mein Auto. Das ist dein Problem? Ja, das hat sich... Schluck doch mal runter, du isst irgendwas. Das hat sich quasi zum Problem entwickelt, dass ich irgendwie meinen Wagen halt immer dabei haben muss. Für mich ohne meinen Wagen ja quasi nackt. Sagen wir mal, du liebst dein Auto. Ja, so könnte man es bezeichnen. Ja, was ist das für ein Auto? Ja, das ist ein Golf GTI. Golf GTI, schickes ja. Auto, wahrscheinlich gut aufgemotzt auch. Ja, ne? Genau, richtig. Ja. Wie lange hast du ihn schon? Wir hatten jetzt 2 Jahre. Ja. Und du, ja, kann, und du kannst ohne Auto gar nicht leben. Also es muss immer ganz in deiner Nähe sein. Ja, also ich will es am liebsten überall mit hinnehmen. Ja. Hätte ich eigentlich früher nie so gedacht. Ja. War eigentlich so ein ziemlich umgänglicher Typ. Sind auch viel auf Partys gefahren, Discos und so. Und ja. Normalerweise ist man dann ja halt auch froh, wenn man mitgenommen wird, mhm. wenn man ein bisschen was trinken kann und so. Warum bist du so jeck, so verrückt auf dein Auto? Ja, weil ich selbst nicht. Das hat sich so entwickelt mit der Zeit. Hat mir dann halt diesen Golf geholt. Da musste er tiefer mhm. und Felgen und dies und das. Mhm. Und irgendwie hat sich dann ganz stark zum Hobby entwickelt. Ja. Und mittlerweile steht er schon so. Ja, schon fast im Mittelpunkt, kann man sagen. Allmählich wird's schon merkwürdig, ne? Oder? Wenn es so einen großen Raum einnimmt in deinem Leben. Ja, ja, ganz genau. Ist ja. Wie viel Zeit verbringst du denn mit und an dem Auto? Ja, so, sagen wir. Weiß, ich bin also jeden Tag irgendwie, findet sich immer was, was man halt so dran machen kann, und wenn es halt nur putzen ist. Sagen wir grob über den Daumen, jede freie Minute. Ja, jede freie Minute nicht unbedingt, aber doch schon ein Großteil mittlerweile. Mhm. Also du wienerst jetzt das Auto auch immer? Das muss schön glänzen? Ja, ja, ja, ganz genau. Wie oft putzt du es? Oh. Also 2-mal die Woche. 2-mal die Woche? Ja. Hey, hey, hey. Und du hast eine Garage? Nee, habe ich leider noch nicht. Das ist natürlich schlecht, ne? Ja, ganz schlecht. Hast du eine Freundin? Ja. Was sagt die denn dazu? Kriegt die nicht schon den Mega-Hals, wenn die GTI hört? Ja, also am Anfang ging es eigentlich, aber so mit der Zeit, da gefällt das auch nicht mehr so ganz. Mhm. Also sie meint auch, sie ist ja der Auffassung, ein Wagen ist ein Gebrauchsgegenstand und ja. kann das nicht so ganz verstehen. Ja. Hat es anfangs eher akzeptiert. Mit der Zeit, also findet sie eigentlich schon nicht mehr ganz so gut. Die Zeit, die du mit deinem Auto verbringst, mit deinem Golf GTI, ja, ja. die kannst du nicht mit deiner Freundin verbringen, ne? Ja. Oder liegt sie mit unterm Auto? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Du hast ja jetzt zu diesem Thema oder mit diesem Thema hier dich bei mir gemeldet. Warum eigentlich? Ja, weil zum Beispiel, wenn wir dann mal am Wochenende oder so wegfahren, mhm. In früheren Zeiten, wie gesagt, bin ich halt auch gerne mitgenommen worden und so. Mhm. Und mit der Zeit, also ich möchte den Wagen immer da irgendwie dabei haben. Also hast du denn das Gefühl, dass das ein bisschen schon übernormal ist, was da abgeht bei dir? Ja, ich denke mal, dass wohl auch einige Jugendliche so in meinem Alter, also ich bin da auch im Autoclub und so, aha. dass eventuell dass wir so drauf sind. Ähnlich empfinden. Marcel, ich bin jetzt, ich bin Gott. Ja? Ja. Kann man sich ja leicht vorstellen. Und ich stelle dich vor die Alternative, wie heißt deine Freundin? Julia. Julia? Julia oder der GTI? Hm. Du musst jetzt entscheiden. Ja, schwierig. Frauen kommen, Frauen gehen. Was heißt das? Das heißt, du entscheidest dich für den GTI? Nicht unbedingt, wenn es hart auf hart kommt. Ich hoffe, wie gesagt, das hat sich jetzt so ein Problem. Ich hoffe sehr, dass Julia nicht zusieht oder zuhört heute Abend. Nee. Das ist schon... Also Marcel, da läuft eigentlich ein bisschen schief, ne? Jetzt mal im Ernst. So ein Stellenwert darf kein Auto haben. Ist ja schön, ich kann verstehen, ich mag Autos auch gerne, dass man, wenn man einen tollen Wagen hat, dass man sich damit beschäftigt und ihn pflegt und so, alles in Ordnung, ne? Mhm. Aber es darf nicht so übertrieben werden, dass du nur noch für das Auto lebst. Und dieses Zögern ist schon ein bisschen neben der Mütze, ne? Das darf nicht sein, was du gerade hattest. Nee, sicher, daraus bildet sich auch das Problem. Und ich merke auch deutlich zum Beispiel, meine Kollegen haben zum Teil auch viele aufgemachte Wagen, verbringen auch gewisse Zeit damit. Mhm. Aber wiederum, wenn wir halt mal rausfahren oder so, sind die auch immer noch froh, wenn sie mal mitgenommen werden, lassen den Wagen ruhig stehen. Mhm. Also Marcel, fahr mal, stuf das mal alles ein bisschen runter. Fahr dich mal ein bisschen runter, was das Interesse an dem Wagen angeht. Und kümmere dich mal ein bisschen mehr um deine Freundin. Er ist weg und du sitzt in deinem tollen, schicken GTI ganz alleine. Mit wem willst du denn dann Sex machen in dem Auto? Ja, stimmt schon. Ist auch ein Argument, ne? Also übertreib's nicht, Junge. Bitte? Ich sag, übertreib es nicht. Golf nee. In allen Ehren, aber ein bisschen runterfahren. Okay? Ja. Bis denn. Ciao. Ciao. Holger ist 28. Ja, richtig. Und jetzt bei mir am Telefon. Richtig, genau. Und nun, was machen wir jetzt? Tja, ich wollte gerne mal mit dir reden über meine Angst, die ich habe, die sich eigentlich schon seit meiner Kindheit, seit meiner Jugendzeit eigentlich, also nicht mehr rausgeht aus mir. Und ich bin auch schon bei Ärzten und Psychologen gewesen, aber das ist alles nicht das Wahre. Und ich wollte schon mal einfach mit einem relativ normalen Menschen sprechen, obwohl ich will jetzt nicht sagen, dass Ärzte unnormal sind, aber also mit dir halt, ne? Ja. Was sind das für Ängste, Holger? Also, es geht ziemlich schlimm zu, würde ich sagen. Ich habe also Angst, nachts auf die Straße zu gehen. Ich habe Angst vor dem Dunkeln und dass mich jemand umbringt. Mhm. Ich habe Angst vor Schmerzen. Ich traue mich manchmal gar nicht zum Arzt zu gehen, zum Zahnarzt. Da werde ich wahnsinnig. Mhm. Aber auch darin bezüglich mal was erlebt, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen, wo mich ein Zahnarzt 2 Stunden lang massakriert hat und versucht hat, meinen Zahn rauszuholen und mich dann mit blutendem Munde nach Hause geschickt hat. Mhm. Aber eine schlimmere Angst ist eigentlich die, dass vor dem Tod an sich nicht, aber von dem Leiden, von den Schmerzen an sich. Ich habe Angst davor und weiß nicht, was passiert, wenn ich sterbe. Bin ich wirklich tot? Ich war auch heute noch beim Arzt und habe mir einen Organspendeausweis geholt, nur aus lauter Angst, dass ich würde wieder aufwachen, wenn ich im Sarg bin. Um somit sicher zu gehen, dass du dann auch wirklich tot bist. Richtig. Wenn die Organe entnommen wurden. Der Arzt hat mich gefragt, hat mir das gesagt, das bräuchte ich doch keine Angst zu haben. Bei der heutigen Medizin würde das nicht vorkommen, aber das ist alles nur Schwallerei für mich, weil der nimmt mir meine Angst dafür nicht. Wie kommt das denn? Wie erklärst du dir denn, dass du gerade das Thema Tod und Schmerzen und Krankheit so präsent bei dir ist? Ja. Ich habe also ich möchte nicht sagen, wer das ist, das werde ich nicht tun, weil ich Angst habe, dass da irgendwo jemand von meiner Familie mithört, aber ich kann wenigstens sagen, dass einer aus meiner Familie mich und auch meinen kleinen Bruder mal umbringen wollte. Also meinen kleinen Bruder mit irgendeinem Lösungsmittel und mich im Auto. Man hat mich davor gefragt, ob ich Angst vor dem Tod hätte und man hat Gas gegeben und da kamen Autos entgegen und ich habe 1000 Tode ausgestanden und hab geschrien und bin dann aus dem Auto geflogen. Wie, aus dem fahrenden Auto? Nein, nicht so ganz. Also das Auto war ein bisschen noch am Fahren. Ich hab die Tür dann aufgerissen und bin dann rausgesprungen. War das ein übler Scherz oder war da was Ernstes hinter? Ich denke, dass dieser Mensch einfach nur krank ist auch. Und damit, also ich weiß nicht, ich betitel mich auch selber immer als krank. Ich weiß nicht, ob ich es bin, aber eins weiß ich, dass ich mittlerweile depressiv bin. Alter, wie alt warst du denn? Wie alt warst du, als diese Sache da mit dem Auto passierte? Oh, 23, so lange ist das noch nicht her. Ach so, das ist ja, du warst ja schon erwachsen. Richtig, und dann hat man mir auch vor, noch die, naja, ja, also ich habe zum Beispiel auch einfach einen meiner Elternteile auch hören müssen, dass sie sich schämen, mich geboren zu haben, und das ist auch nicht gerade schön zu hören. Und warum schämen? Weil ich bin arbeitslos und gehe keine Arbeit nach und dadurch wahrscheinlich auch, weil ich halt irgendwo da auch erkrankt bin, Depressionen habe. Und deshalb schämen sie sich, dass sie dich geboren haben, weil du keine Arbeit hast? Ja, das hat mir sehr zu schaffen gemacht, weil... Stellen die dich so als Versager dar? Ja. Doch. Das heißt, du hast auch du lebst alleine jetzt im Moment? Ich lebe mit einem Freund zusammen. Ja, also in der WG. Gott sei Dank, ja. Ich möchte da irgendwie nichts mit Familie, nicht mehr so... Gar keinen Kontakt zur Familie? Ein bisschen, aber ich halte den so... mit dicken Mauern. Ne? Du hast diese Ängste, hast du gerade am Anfang erzählt, schon seit Kindeszeiten an, ne? Also, meine Eltern haben mir mal erzählt, als Kind war ich immer fröhlich und glücklich, aber ich denke so, das hat mit meiner Jugendzeit angefangen. Ist denn da, kannst du dich erinnern, wann du zum allerersten Mal Ängste dieser Art, wie du sie gerade beschrieben hast, hattest? Ja, das kann ich. Also ich denke, wenn ich mal zurückverfolge, was ich im Elternhaus hatte, dass meine Eltern sich laufend nur gestritten haben und da alles runter und drüber ging. Mhm. Und jeden Tag mit Angst aus der Schule kam und habe gedacht, was kommt jetzt auf mich zu? Mhm. Und Bist du auch geschlagen worden zu Hause? Nee, das komischerweise nie. Ja. Also körperlich nicht, aber ich nenne das psychische Quälerei und Folterung. Mhm. Also da ist eine ganze Menge im Argen, ne? Denke ich schon. Ja, und wenn ich darüber überlege, dass ich auch jetzt seit undenklich langer Zeit bis heute noch weder Nachrichten gucken kann, noch irgendwelchen schrecklichen Filmen nachschaue oder das, was halt wahrheitsgemäß kommt, was man immer so hört, dass Kinder umgebracht werden, da wird mir so schummrig, da frage ich mich, was ist das denn für eine Welt? Da muss das doch auch ganz gravierende Wirkungen so für deinen Alltag haben. Ja, natürlich. Klar. Igelst du dich fast völlig ein zu Hause? Ich versuche mich ständig zu beschäftigen. Ich habe immer Beschäftigung eigentlich und versuche auch immer mit Freunden Kontakt zu halten. Und das hilft mir immer. Ich habe auch solche Freunde, die mir dabei helfen, die mich unterstützen. Da bin ich sehr dankbar für. Ne? Mhm. Aber du gehst nie zum Beispiel abends alleine irgendwo weg, weil du dann durch die Dunkelheit musst. Richtig, richtig. Mhm. Also ich habe zum Beispiel Angst, also ich male mir immer aus, wie es ist, wenn ich umgebracht werde, Messer erstochen oder wo ich ganz grausame Angst habe, ist vor Verbrennungen. Also ich hab schon mal eine Phobie gehabt, die ging über mehrere Monate hinweg, konnte nicht mehr ruhig schlafen. Ich bin nachts aufgewacht, auch morgens aufgewacht und habe gedacht, ich verbrenne, war schweißgebadet. Holger, hast du den Eindruck, dass diese Gefühle stärker werden oder geworden sind in den letzten Jahren? Ich weiß es nicht, ich kann das nicht so richtig sagen. Ich weiß nur, dass ich da furchtbar gegen angekämpft habe. Ich selber, da hat mir kein Arzt geholfen. Jetzt muss ich dir was sagen. Ja. Das klingt, du weißt, dass ich kein Psychologe bin, ne? Und kein Arzt. Das ist auch gut so. Ich sage jetzt einfach so meine normale Meinung zu dir. Ja, bitte. Ich glaube, so wie sich das anhört, dass das ein sehr kompliziertes Krankheitsbild ist bei dir. Mhm. Und ich glaube, dass du das alleine nicht schaffst, dieses wieder hinzubiegen. Ja. Und ich bin der Auffassung, dass du dir, auch wenn du jetzt schon Erfahrungen mit Psychologen gemacht hast, wahrscheinlich nicht die dollsten, höre ich daraus, dass du dir die Mühe machen musst, einen dir angemessenen Psychologen zu suchen. Ich weiß, das wirst du wahrscheinlich abwinken und sagen, aber willst du es nicht abwehren. Ich finde das gut, dass du mir das sagst, aber es ist wirklich sehr schwer, einen zu finden, das der auch menschlich bleibt, der auch auf einem Niveau bleibt, weil die immer so von oben herab sprechen. Ist mir völlig klar. Aber das ist mir völlig klar, da will ich ja gar nicht reinnehmen. Ich weiß, wie viel Deppen es da auch in der Szene gibt. Und du bist halt kein Arzt, du bist halt ein normaler Mensch. Ich finde das toll, mit dir zu sprechen. Ja, Es ist auch viel Mut für mich, dass dich da jetzt auch anzurufen und komischerweise habe ich irgendwie nicht so viel Angst vor solchen Dingen als vor diesen schrecklichen Dingen. Auch wenn ich mal meine berufliche Lage angucke, ich habe auch Angst, irgendwie einen Neuanfang zu starten und mit anderen Kollegen klarzukommen. Hast du was gelernt? Ich habe gelernt Krankenpflege, das ist total absurd. Mhm. Also Holger, dieses Gespräch kann ja nur irgendwie ein Meinungsaustausch sein und vielleicht einen Anstoß dir geben. Mehr kann ich ja nicht leisten hier, auch in der Kürze der Zeit, wenn wir uns hier 5, 10 Minuten unterhalten. Mhm. Ich unterstreiche das jetzt nochmal ganz dick. Das ist wirklich meine Meinung, dass du dir einen Psychologen suchen musst. Und richte dich darauf ein, dass das lange dauert. Das denke ich mir, aber es ist nicht nur, ich denke, das ist nicht nur das Ärztliche ist, da muss doch noch mehr dazu kommen. Freunde zum Beispiel, natürlich, die helfen und ja, so aber das, selber auch. Holger, aber das sind Prozesse, die du in einer Therapie dann auch erkennst und dann dein Leben sich auch allmählich dann verändern muss währenddessen. Aber der allererste Schritt zur Selbsthilfe ist der Schritt zu einem Menschen, der sich professionell gut damit auskennt. Stimmt. Ich habe heute Abend eine ganz, ganz tolle Psychologin hier im Hintergrund, das ist die Elke Puls. Ja. Gib ihr doch mal eine Chance und unterhalte dich jetzt gleich im Anschluss an unser Gespräch mit der Elke noch mal ein bisschen. Domina, darf ich dir trotzdem noch mal ein Erlebnis schildern oder wird das jetzt zu lang? Weil ich möchte das unbedingt noch sagen. Wenn es ist eigentlich ein bisschen zu lang jetzt. Ach so. Ja? Ich glaube, es ist auch jetzt hilfreicher, wenn du jetzt mit der Fachfrau redest. Okay. Legen wir auf und die Elke wird dich gleich anrufen. Ich soll auflegen? Ja. Okay. Alles Gute, Holger. Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist Ingo dran. Ingo ist 29. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ja, und zwar habe ich da ein anderes, was heißt ein Problem. Ich sage einfach mal, ich habe da mit Bettgeschichten die Probleme. Eigentlich deshalb, weil mit meinen Freundinnen. Also die schreien mir zu laut. Das hört sich doof an, ich weiß. Aber ist so. Aber bei manchen, das stört mich dann irgendwie. Das hört mich auch ein bisschen ab. Ich muss mal einmal durchatmen. Das war gerade ein ernstes Gespräch, ne? Ja, ja. Für mich, jetzt muss ich mal durchatmen. Das ist ja eher lustig oder schräg, was du da erzählst. Ach ja. Du hast Probleme damit, dass deine Freundinnen, mit denen du ins Bett gehst, zu laut beim Sex sind und zu sehr schreien. Ja. Und das ist immer so? Meistens. Also ich habe jetzt viele so gehabt, sage ich jetzt mal, ich bin ja nicht so ein unbeschriebenes Blatt eigentlich. Weiß ich. Danke. Ich höre es in der Stimme, ja, dass du ganz schön schon was zu erzählen hättest. Und ja, hast. Das stimmt eigentlich. Aber ja, ich sag mal so, und das ist irgendwie abregend. Also, ich bin ja immer froh. Ingo, ich ja muss dir sagen, ich liebe Frauen, die schreien beim Sex. Ja, das macht mich selbst so an. Ich find's grauenhaft, wenn da eine liegt wie ein Bügelbrett und nichts von sich gibt. Na, das will ich. Frauen nicht müssen laut sein beim Sex, das ist doch herrlich. Na, das ist zu laut. Ich finde das zu laut. Es also gibt gar nicht zu laut. Und wenn die ganze Nachbarschaft aufwacht, ist doch scheißegal. Nee. Nee, das ist nicht mein Ding. Das ist nicht dein Ding. Du erschreckst dich dann immer und denkst, oh, habe ich was falsch gemacht? Oder nein, nein, um Gottes Willen. Nee, das merke ich aber schon, wenn ich was falsch mache, glaube ich. Nein, aber nein, weiß ich nicht. Dann halt ihn doch ganz einfach in den Mund zu. Und Finger im Mund mache ich ja auch schon, aber das klappt nicht. Ganz im Ernst, dich turnt das sexuell ab, wenn die Frauen zu laut sind? Ja, wirklich, ja, weil ich bin dann froh, wenn ich fertig bin und sie aber auf gut Deutsch die Schnauze hört. Hört sich krass an, aber... Hört sich sehr krass an. Ja, ist aber nicht so gemeint jetzt, aber ja, ich meine nur, dass das weg ist, das Schreien. Also es ist wirklich, also ich denke mal, also nicht, vielleicht ein ungutes Gefühl gegenüber den Nachbarn vielleicht kann ja auch sein. Ich weiß es nicht, aber... Das wollte ich eigentlich nur mal loswerden. Ja, im Ernst, kann das auch sein, dass du eigentlich ein schamhafter junger Mann bist und dich vor deinen Nachbarn und Nachbarinnen schämst? Kann sein. Ich weiß es nicht. Stell dir vor, du wärst ganz alleine mit der Frau auf einer einsamen Insel, wo niemand sonst ist. Dürfte sie denn dann richtig laut sein und schreien? Ich glaube es nicht. Auch nicht. Also es hat schon dann doch eine subjektive Auswirkung auf dich, ne? Auf deinen... Sie darf, ja klar, eine Frau muss Geräusche weggeben. Ja. Sie muss eben dabei sein. Das ist schon richtig so. Aber ich kann dir natürlich jetzt auch keinen Schauerrat geben, wie man sehr erregte Frauen ein bisschen beruhigt. Wäre ja auch doof eigentlich, ne? Nee, das wäre auch doof, ja. Aber nee, ich habe immer Glückliches gehabt. Ich habe eigentlich so generell, also die meisten, die ich hatte jetzt im Laufe der Jahre, das waren immer Schreihölze, sag ich jetzt mal. Im Moment auch. Ja. Ja. Hast du den Frauen das denn auch mal gesagt, dass du das nicht so gerne hast, ob sie sich vielleicht ein bisschen mal zügeln können? Ja, da gucken sie mir nur unwahrscheinlich an, weil sie gar nicht glauben konnten. Ja, Ingo, denn letztendlich ist das ja auch ein Riesenkompliment für dich, ne? Das heißt ja, du bist ein guter Liebhaber, den Frauen gefällt es. Sieh es doch mal von der Seite. Ja, das sehe ich eben nicht so, weil weiß ich nicht, das kann ich mir gar nicht so vorstellen. Doch, das ist aber so. Ja. Na klar, natürlich. Ja, wenn das nicht gut laufen würde, das weißt du doch umgekehrt. Du bist doch auch nicht so erregt, wenn die Frau nicht gut im Bett ist. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Ist ein neuer, interessanter Aspekt, ne? Ja, eigentlich doch. Also, die Gedanken haben sich gar nicht gefasst. Ja, aber sag mal, allgemein das Schreien. Ich denke immer, jetzt sind so dünne Wände hier und kannst ja die Nachbarn stören. Ist ja nicht nur, wenn du am Tage, wir machen es auch in der Nacht, ja, ist ja normal. Und, ne? 29 Jahre bist du? Ja. Wie viele Frauen hattest du schon so über den Daumen gepeilt? Grob. Grob. Ja, über 10. Ne? Ja, das geht schon. Ja. Das ist ja gar nichts. Ich dachte, ich hatte jetzt mehr gerechnet. Ja, und ich dachte jetzt über 10. Und die 10 waren immer alle gleich gestrickt? Nee, 2 Ausnahmen. Ja. Aber sonst in der Regel gleich gestrickt, ja. Ja, Ingo, was soll ich dir jetzt wünschen? Ja. Eine ruhige Frau? Eine ruhige Frau, die trotzdem sehr viel Spaß mit dir hat. Ja, genau. Ne, das ist es, ne? Das ist es. Hoffentlich kommt die bald. Ja, alles gut. Aber ich bin eigentlich zufrieden. Ja, ich wünsche dir noch viel Spaß mit deiner Sendung. Ich danke dir, Ingo. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, was habe ich denn heute Abend wieder alles gehört hier? Mann, Mann, Mann. Ich würde gerne mal mit der Kamera kurz reinschwenken zu Anja, Sibylle und Susanne. Was die da jetzt machen. Wahrscheinlich liegen die kreischend jetzt vor dem Fernseher. Ich möchte euch sagen, wer diese Woche bei mir im Hintergrund mitgewirkt hat. Nämlich Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Silvia Liebsch, Hans-Jürgen Wilde, Jan Hölz, Katrin Heckmann, Mathilde Kohl, Henning Kaiser, Tom Andreas, Andrea Feist und Elke Pulz. Unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Fremdgehen finde ich gut. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, da fliegt mir doch das Blech weg. Und dann kann ich euch noch sagen, dass wir vom 6. April bis 19. April eine Osterpause machen. Aber wir haben ja noch die nächste Woche vor uns. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und dann sage ich ciao, bis zur Nacht, Dienstag, Montag auf Dienstag. Bye, bye.